Erster lobt Gott, denn er ist gut. Singt Lieder für unseren Gott. Es ist schön, ihn zu loben. Zweiter, Gott baut Jerusalem wieder auf. Er bringt sein Volk zusammen. Dritter, er heilt Menschen mit traurigen Herzen. Er verbindet ihre Wunden. Vierter, er zählt alle Sterne am Himmel. Er ruft sie beim Namen. Fünfter, unser Herr ist groß und sehr stark. Er weiß alles. Sechster, Gott hilft den schwachen Menschen. Er bestraft die bösen Menschen. Siebter, singt Lieder für Gott und dankt ihm. Spielt Musik für ihn. Achter, er macht Wolken am Himmel. Er schickt Regen für die Erde. Neunter, er gibt den Tieren ihr Futter. Er füttert die jungen Raben. Zehnter, Gott mag keine starken Pferde. Er achtet nicht auf starke Männer. Elfter, Gott liebt Menschen, die ihn ehren. Sie warten auf seine Güte. Zwölfter, Jerusalem, lobe deinen Gott. Zion, singe Lieder für ihn. Dreizehnter, er macht die Tore deiner Stadt fest. Er segnet deine Kinder. Vierzehnter, er bringt Frieden in dein Land. Er gibt dir gutes Essen. Fünfzehnter, er schickt seine Befehle auf die Erde. Sein Wort läuft schnell. Sechzehnter, er lässt Schnee wie Wolle fallen. Er verteilt Frost wie Asche. Siebzehnter, er wirft Eis auf die Erde. Niemand kann die Kälte aushalten. Achtzehnter, er spricht ein Wort und das Eis schmilzt. Das Wasser fließt. Neunzehnter, er sagt dem Volk Israel seine Worte. Er gibt ihnen Regeln. Zwanzigster, er hilft nur diesem Volk. Andere Völker kennen ihn nicht. Lobt Gott.